stehen auf Wolkenbahnen, hier am Firmament. Heißer Herzen, Siegesahnen, uns zum Siege lenkt. Unter uns, da geht's die Lehre, wartet Kampf und Tod. Trotzig fliegen unsere Heere, stürzend kämpfen Sieg und Not. Stellen Mutes kämpft ein jeder, gleich was sich entgegenstellt. Wir sind deutsche Fallschirmjäger, unbegrenzt ist unser Feld. Denn wo unsere Schirme fallen, fällt die alte Welt. Gleich in Wolken, Nebel, Fetzen teilen wir die Luft. Wenn es geht, den Feind zu hetzen, der Befehl uns ruft. Stürmen durch die Lüfte schweben wir dem Falken gleich. Hart sind unserer Krallen Schläge und der Feind wird endlich weich. Stiller Mutes kämpft ein jeder, gleich was sich entgegenstellt. Wir sind deutsche Fallschirmjäger, unbegrenzt ist unser Feld. Denn wo unsere Schirme fallen, fällt die alte Welt. Stürzen wir zur Erde nieder, kühn im Pulverdampf. Deutschland, glaub, wir bleiben Sieger, auch in diesem Kampf. Unser Väter, heilig Erbe, mahnt uns an den Eid. Uns gehört die Luft, die Erde, dann vom Weltenfeind befreit. Stiller Mutes kämpft ein jeder, gleich was sich entgegenstellt. Wir sind deutsche Fallschirmjäger, unbegrenzt ist unser Feld. Denn wo unsere Schirme fallen, fällt die alte Welt. Wenn auch in des Kampfes oben unser Auge bricht, Lenker unserer Schlacht dort oben, dann verlass uns nicht. Hol uns wie die Schirme schwebten auf ins Himmelreich. Denn wir fielen als Fallschirmjäger unseren tapferen Ahnen gleich. Stiller Mutes kämpft ein jeder, gleich was sich entgegenstellt. Wir sind deutsche Fallschirmjäger, unbegrenzt ist unser Feld. Denn wo unsere Schirme fallen, fällt die alte Welt.